Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Also so eine Art Theatermacher wie der Pruscon bin ich ja leider nicht. Das ist ja ein relativ autarker Künstler, der sich sein Stück selber schreibt und das selber die Hauptrolle spielt und das von der Familie aufführt. Ich fand das sehr, sehr interessant, was der Bernhard den Pruscon sagen lässt. Das sind unzumutbare patriarchalische Auswüchse und andererseits ethisch und ästhetisch und künstlerisch unanfechtbare Wahrheiten. Beides wird mit gleicher Emphase verkauft und man weiß tatsächlich nicht, wie man sich da verhalten soll. Burgschauspieler Peter Simonischek über Thomas Bernhards Theatermacher. Wir eröffnen unseren Ö1-Festspielsommer mit diesem Klassiker über das Theater und über Österreich, mit dem seinerzeit auch Klaus Peymann seine Burgtheaterdirektionszeit eröffnet hat. Der Theatermacher, das ist ein großer Monolog eines ehemals großen Schauspielers, des Staatsschauspielers Pruscon, der jetzt nur mehr begleitet von seiner Familie auf kleinen Dorfbühnen auftreten kann. Und auch das nicht immer mit Erfolg. In Thomas Bernhards Theaterstück, das nun erstmals auch als Hörspiel produziert wurde, haben neben dem Theatermacher alle anderen nur wenig zu sagen. Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann hat deshalb die Besetzung reduziert. Und so hören Sie nun die Schauspielerfamilie Simonischek als Theatermacherfamilie. Brigitte Karner, Peter Simonischeks Ehefrau, spielt den Wirt und Frau Pruscon. Und Sohn Kaspar Simonischek spielt den Sohn. Durch die Reduktion der handelnden Figuren und insbesondere durch die Rollenidentität von Wirt und Frau Pruscon öffnet Regisseur Leonhard Koppelmann in seiner Bearbeitung den Raum für weitere Assoziationen. Wer weiß, vielleicht verwirklicht der Staatsschauspieler Pruscon sein Welttheater nur mehr in den eigenen vier Wänden. Der Theatermacher. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Thomas Bernhard. Hier. Was? Hier. In dieser muffigen Atmosphäre, als ob ich es geahnt hätte. Staatsschauspieler, mein Gott! Nicht einmal zum Wasserlassen habe ich diese Art von Gasthäusern betreten. Und hier soll ich mein Rat der Geschichte spielen? Schwarzer Hirsch, naja, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Wir. Als ob sie nicht gewusst hätten, dass wir heute hier ankommen. Trostlos. So absolute Kulturlosigkeit. Trostlos. Wir in Utzbach. Utzbach wie Butzbach. Der Staatsschauspieler Pruscon in Utzbach. Meine Komödie in diesem Utzbach. Schwarzer Hirsch, nun ja. Diese Schwüle. Gewitterschwüle, hm? Ein solcher empfindlicher Geist in einem solchen empfindlichen Körper. Ja, haben Sie keinen Sessel hier? Sofort. Frittatensuppe. Selbstverständlich. Das Einzige, was hier gegessen werden kann, ist Frittatensuppe. Aber nicht zu fett. Immer diese riesen Fettaugen in der Suppe. Selbst in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. So. Engersbolzhofen hat mir einen riesigen Erfolg. Grandios, ideale Verhältnisse.